Werden kommen und dich töten. Thank you. Ich bin Dino Z. Das ganze Ich habe acht Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal 7 Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut böse. Ich glaube, er wird wiederkommen.